Erster als Mordechai von allem erfuhr, was geschehen war, zerriss er seine Kleider und zog Trauerkleidung an, während er laut klagend durch die Stadt ging. Zweiter er ging bis vor das Tor des Palastes, da niemand in Trauerkleidung den Bereich des Königs betreten dürfte. Dritter in allen Provinzen herrschte große Trauer unter den Juden, weshalb sie fasteten und weinten, während viele in Asche und Trauerkleidung lagen. Vierter als Esthers Diener ihr von Mordechai berichteten, war sie sehr erschrocken und schickte ihm neue Kleider, doch er lehnte diese ab. Fünfter deshalb rief Esther den Diener Hathach zu sich und beauftragte ihn, genau herauszufinden, warum Mordechai so handelte. Sechster Hathach ging daraufhin zu Mordechai hinaus auf den öffentlichen Platz, der sich direkt vor dem Tor des Königs befand. Siebter Mordechai erzählte ihm alles und erwähnte auch die genaue Geldsumme, die Haman für die Vernichtung der Juden versprochen hatte. Achter er gab ihm eine Kopie des Gesetzes aus Susa, damit Esther die Gefahr erkenne und den König um Gnade für ihr Volk anflehe. Neunter Hathach kehrte in den Palast zurück und berichtete Esther alles, was Mordechai ihm gesagt hatte. Zehnter daraufhin gab Esther dem Diener Hathach eine weitere Nachricht für Mordechai mit. Elfter sie erklärte, dass jeder getötet wird, der ungeladen zum König geht, es sei denn, der König streckt sein goldenes Zepter aus. Zwölfter als Mordechai diese Antwort von Esther erhielt, verstand er ihre Sorge wegen der strengen Gesetze des Königs. Dreizehnter Mordechai ließ Esther jedoch ausrichten, dass sie im Palast nicht sicherer sei als alle anderen Juden. Vierzehnter er warnte sie, dass Hilfe von woanders kommen würde, wenn sie schwiege, sie aber vielleicht genau für diese Zeit Königin geworden sei. Fünfzehnter nachdem Esther diese Worte gehört hatte, schickte sie erneut eine Nachricht an Mordechai. 16. Sie bat ihn, alle Juden in Susa zum Fasten zu versammeln, bevor sie trotz des Verbots zum König gehen würde. 17. Mordechai ging weg und tat alles genau so, wie Esther es ihm befohlen hatte.